Sie haben soeben ein Projekt übernommen. Es ist sehr umfangreich und Sie gehen an diese neue Herausforderung mit sehr viel Engagement und mit sehr wenig Budget heran. Vielleicht haben Sie auch schon die ersten Meetings geplant, die ersten Meilensteine gesetzt und jetzt beginnen Sie mit dem kreativen Teil für die Projektumsetzung. Und dann kommt Ihre Chefin, Ihr Vorgesetzter um die Ecke. Setzt sich ganz gemütlich zu Ihnen an den Schreibtisch und diskutiert, eigentlich in Form eines Monologs, wie er sich die Umsetzung des Projekts im Detail vorstellt. Mit immer größeren Augen und immer mehr Erstaunen sehen Sie, wie das eigene Projekt zwischen den Fingern zerrinnt, wie die Motivation abnimmt und wie Sie vor den Kopf gestoßen sind. Durch diese Detailvorgaben Ihrer Chefin oder Ihres Vorgesetzten. Und damit herzlich willkommen. Herzlich willkommen in der Welt von mehr Wirksamkeit und weniger Stress. Herzlich willkommen in der Welt von Michael Holub. Sie hören einen Podcast zum Thema Micromanagement. Micromanagement ist ja in aller Munde. Sehr schnell ist ein Mitarbeiter mit dem Urteil zur Stelle und behauptet, mein Vorgesetzter, meine Führungskraft ist ein Micromanager. Ist das wirklich immer der Fall? Also mit anderen Worten, dort wo Micromanagement bekundet wird, ist auch immer Micromanagement drinnen? Mitnichten. Es gibt natürlich auch Situationen, wo die Vorgesetzte, der Vorgesetzte fast gezwungen ist, ins Detail zu gehen. Wo es also nicht genügt, das Ziel vorzugeben, sondern die einzelnen Schritte zum Ziel als notwendige Erklärung gefragt sind. Wenn ganz einfach der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin noch nicht so weit ist in der Entwicklung, noch nicht die Fähigkeiten, die Skills hat, vom Ziel ausgehend die Schritte selbst zu definieren. Das ist ein Beitrag zur situativen Führung, wie wir sie alle kennen. Sollte dieser Zustand allerdings länger andauern, das bedeutet, dass der Manager, die Managerin über vielleicht Monate oder gar ein Jahr hindurch mit diesem Mitarbeiter, mit dieser Mitarbeiterin bis ins Detail planen will, muss und es ganz einfach tut, dann sind wir sehr wohl wiederum im Thema Micromanagement gelandet. Und deshalb an dieser Stelle die Frage, was genau versteht man unter Micromanagement? Da hat wahrscheinlich jeder eine gewisse Vorstellung, aber schauen wir ein bisschen ins Detail. Micromanagement ist ja ein bisschen gekennzeichnet oder sehr stark gekennzeichnet durch einen Kontrollwahn. Das heißt, die Führungskraft versucht, durch entsprechende Kontrolle die eigene Unsicherheit zu überspielen. Und woher kommt diese Unsicherheit? Nun, eine Quelle von Unsicherheit ist immer die Beförderung. Das heißt, ein Programmierer wird zum Teamleiter. Der beste Verkäufer wird zum Verkaufsleiter. Der engagierteste Marketingmitarbeiter wird zum Marketingchef. Und die Führungskraft hat damit eine andere Anforderung an sich selbst, nämlich zu führen. Aber viel besser kann diese Führungskraft ja das, was sie bisher gemacht hat, nämlich zu verkaufen, Marketing, Projekte zu entwickeln, zu programmieren. Und damit ist die Versuchung unheimlich groß, in einer Phase der Unsicherheit mehr von demselben zu machen. Also, das, was ich gut kann, verlange ich von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und dann beginne ich noch zu kontrollieren. Und fertig ist der erste Schritt zu Micromanagement. Werfen wir einmal einen Blick auf die unterschiedlichen Typen von Micromanagern. Da haben wir einmal als erstes den Kontrollsüchtigen. Er will über alles und jeden informiert werden. Für diesen Typus ist Planung und Kontrolle ganz entscheidend im Leben. Nicht nur als Führungskraft, sondern im gesamten Leben. Wahrscheinlich auch in seinem privaten Bereich. Natürlich hängt diese Angst vor Kontrollverlust, nämlich wenn ich keine Kontrolle über den Sachverhalt habe, eng mit fehlendem Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen zusammen. Und somit in letzter Konsequenz mit einer Form von Angst. Diese Angst manifestiert sich beim Kontrollsüchtigen insbesondere, wenn Gefahr droht, dass er sich vor anderen blamieren könnte. Also die wirklich unangenehmste Frage im Rahmen eines Meetings wäre von einem Kollegen, einem anderen Abteilungsleiter, einer Abteilungsleiterin: Was, das hast du nicht gewusst, dass dein Mitarbeiter, deine Mitarbeiterin in diesem Projekt diese Aktivität gesetzt hat? Das ist sozusagen ein Szenario, das der Kontrollsüchtige auf jeden Fall zu vermeiden versucht. Im ersten Moment ziemlich ähnlich, würde man sagen, ist auch der Null-Fehler-Fordernde. Allerdings bezieht er diese Null-Fehler-Nicht-Toleranz sozusagen aus der Gewissheit, nur er oder sie selbst ist fehlerfrei. Und damit muss der Null-Fehler-Fordernde immer wieder darauf achten, dass alles genau so gemacht wird, wie er oder sie es sich vorstellt. Am allerliebsten würde dieser Typus an Micromanager natürlich alles selbst machen. Das geht sich allerdings technisch nicht aus, weil so viel Arbeitszeit steht ihm oder ihr nicht zur Verfügung. Also muss er manche Dinge delegieren, aber dann bitte so, dass es genau so gemacht wird, wie er oder sie es sich vorstellt. Der dritte Typ ist ein sehr unangenehmer Micromanager. Man würde im ersten Moment gar nicht glauben, dass es Micromanagement ist, aber es ist eben eine Abart davon. Das ist der Unterdrücker. Der Unterdrücker möchte nur Macht ausüben. Und was unterdrückt er am allerliebsten? Zusätzliche Informationen. Das heißt, er kommt aus einer sehr alten Zeit des Führungsgehabes, wo sozusagen der Mächtige die Information hatte und der nicht so Mächtige darauf warten musste, bis er diese Information überantwortet bekommt. Diese Zeit ist an sich schon längst vorbei. Fast jede Information, auch firmeninterne Details, sind im Regelfall in guten Unternehmen für jedermann und jeder Frau nahezu frei verfügbar. Aber trotzdem versucht es dieser Micromanagement-Typus, der Unterdrücker, hier entsprechend Macht auszuüben. Der vierte Typus, ja, da gibt es beim vierten Typus immer ein sehr schönes Vorbild. Es ist nämlich der Künstler. Und das Vorbild, das zumeist hier vorgetragen wird, ist Steve Jobs. Steve Jobs war zweifelsohne ein Künstler. Er hat sehr vieles vorweggenommen, er hat ganze Märkte geprägt, er war ein einmaliger Manager und er war Micromanager. Bekennender, könnte man sagen. Und jetzt beziehen sich manche auf Steve Jobs und meinen, ja, genau so möchte ich auch sein. Nun dann, eine Frage hilft hier vielleicht. Wer von Ihnen hat bereits in den letzten ein, zwei Jahren eine Firma wie Apple gegründet? Ja, genau. Wahrscheinlich niemand. Also entfernen wir uns auch in diesem Segment ein ganz klein wenig vom Anspruch eines Micromanagers. Und zu guter Letzt kennen wir wahrscheinlich jeder den Experten unter den Micromanagern. Das ist nämlich jene Führungskraft, die zumeist erst vor kurzem zur Führungskraft wurde. Also noch Experte im alten Job ist und dieses Expertentum mitnimmt in den Führungsjob. Aber führen ist eben etwas anderes als Experte zu sein. Führen stellt ganz andere Anforderungen und der Micromanager ist noch nicht ganz angekommen. Er oder sie vertieft sich noch allzu gern in jene Materie, wo er oder sie ja wirklich kundig ist und wo einem niemand etwas vormachen kann. Das ist sozusagen ein Fluchtgedanke, um nicht führen zu müssen, um sich nicht unangenehmen Diskussionen stellen zu müssen, um nicht strategisch arbeiten zu müssen, bleibt man halt das, was man am besten kann. Damit wird man als Micromanager allerdings nie zur Führungskraft. Da erhebt sich natürlich die Frage, was ist an diesem Micromanagement so gefährlich? An sich könnte man ja sagen, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedeutet das, man kann sich ziemlich locker zurücklehnen und vertraut auf seine Chefin, auf seinen Chef, die wird mir schon sagen, wohin die Reise geht. Nun genau, das ist schon das erste Gefahrenmoment, weil damit ist eine einzige Person, nämlich der Vorgesetzte, die Führungskraft, verantwortlich für die Tätigkeit des gesamten Teams. Das heißt, die Kraft des Teams wird überhaupt nicht ausgenutzt. Niemand, über längere Zeiträume natürlich betrachtet, wird dann beginnen, eigene Ideen zu entwickeln, weil die Chefin gibt ja ohnehin jedes Detail vor. Es wird nicht das Ziel definiert, es wird der Weg dorthin definiert. Und wenn ich das brav abarbeite, bin ich ein braver Mitarbeiter, eine brave Mitarbeiterin. Und mir kann nichts passieren. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist mindestens genauso. Die Führungskraft, die sich sozusagen im Micromanagement ergießt, verliert damit die Möglichkeit, die Zeit sinnvoller zu nutzen. Weil es geht ja sehr viel Zeit drauf, wenn ich jeden Detailschritt von jedem Mitarbeiter definieren möchte. Ich habe ja angenommen 7 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da summiert sich schon einiges an Arbeitszeit. Und die fehlt mir dann als Führungskraft für meine eigentliche Führungstätigkeit, für strategisches Denken, für neue Ideen, für Projekte, für die notwendige Kontrolle, die sicherlich nicht im Detail liegt, sondern in der Zielerreichung. Es fehlt mir die Kraft allerdings dann auch, Projekte nach oben hin zu verkaufen, Erfolge entsprechend zu feiern und weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fördern, in die Weiterentwicklung meines Teams zu investieren. Also haben wir 2 große Problemkreise. Einerseits entwickeln sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des eigenen Teams zurück. Sie werden immer weniger wertvoll, immer weniger verantwortungsbewusst und damit immer leichter austauschbar. Und auf der anderen Seite gilt dasselbe für die Führungskraft. Sie ist eigentlich nur ein bisschen ein höher gestellter Mitarbeiter oder eine höher gestellte Mitarbeiterin im selben Team und macht nichts Besonderes, nämlich insbesondere keine Führungsarbeit. Auch diese Person ist dann letztendlich leicht austauschbar. Und insgesamt wird das Team einen immer geringer werdenden Beitrag zum Gesamtergebnis des Unternehmens liefern. Und das ist schade und beginnt alles beim gut gemeinten Micromanagement. Weil gut gemeint ist, wie wir alle wissen, noch lange nicht gut gemacht. Bei der Frage, wodurch entsteht Micromanagement eigentlich, gibt es 3 Anknüpfungspunkte. Zum einen einmal, dass der Vorgesetzte, die Führungskraft, das Gefühl hat, nicht genug Informationen zu bekommen. Das ist natürlich eine Vertrauenssache, gar keine Frage. Und die Führungskraft möchte halt dann über alles informiert werden. Da werden Rechenschaftsberichte abverlangt, da werden Budgetzwischenstände verlangt. Es wird im Projektplan ein Meilenstein nach dem anderen gesetzt. Es werden sehr regelmäßige Meetings einberufen. Und die Führungskraft möchte dann zumeist auch bei jedem E-Mail in CC gesetzt werden. Also die Führungskraft hat mangelndes Vertrauen an die Mitarbeiter, an das Team, an die Projektleitung und die Daumenschrauben der Kontrolle werden angezogen. Der zweite Grund, warum es zu Micromanagement kommt, ist, dass die Führungskraft selbst Druck verspürt, Rechenschaft nach oben abgeben zu müssen. Das ist natürlich der klassische Sandwich-Manager, der von oben Druck bekommt und dann nicht anders kann, als diesen Druck im Sinne von Kontrolle weiterzugeben. Also es fehlt diesem Manager, dieser Managerin noch etwas an Führungskompetenz, den Druck von oben auszuhalten und trotzdem Vertrauen zum eigenen Team zu haben. Der dritte Punkt ist ein an sich sehr hehrer Punkt. Man sollte hier also nachsichtig sein. Das ist der Wunsch der Führungskraft, eine gute Führungskraft zu sein. Das erinnert ein bisschen an die Eltern, die versuchen, gute Eltern zu sein und das Kind beschützen. Wir nennen sie dann Helikoptereltern. In Wahrheit sind sie keine guten Eltern. Genauso wenig wie die Führungskraft, die versucht, die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu beschützen und wie eine fürsorgliche Mama oder Papa zu umsorgen. Das führt zu nichts. Aber alle 3 Formen führen zu Micromanagement. Und damit kommen wir zur nächsten Frage. Wie können Sie vielleicht als Mitarbeiterin und Mitarbeiter eines typischen Micromanagers agieren? Also wie könnten Sie hier vielleicht mithelfen? Die erste Hilfestellung ist einmal, begegnen Sie mit Verständnis. Wenn Sie sich immer nur aufregen darüber und über die das zu viel an Kontrolle ärgern und vielleicht sogar in Opposition gehen, dann wird das wenig bewirken, weil dann wird der Micromanager sich nur bestätigt fühlen und sagen, ah, hoppla, es muss ja einen Grund geben, warum mein Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin so gegen Kontrolle ist, da muss ich etwas genauer schauen. Und Sie merken schon, das wird nicht sehr fruchtbar sein für Sie selbst. Die zweite Option dann oder der zweite Schritt ist, suchen Sie das direkte Gespräch. Man kann auch mit vielen Micromanagern darüber sprechen. Vielleicht ist sich Ihr Vorgesetzter, Ihre Führungskraft überhaupt nicht bewusst, dass sie zu sehr ins Detail geht und mit mehr Vertrauen vielleicht bessere Ergebnisse in Summe erzielen könnte. Der wichtigste Punkt allerdings, wo Sie am meisten helfen können, ist, vereinbaren Sie feste Termine mit Ihrem Vorgesetzten, mit Ihrer Chefin. Durch diese fixen Termine, die vielleicht am Anbeginn sehr kurz gestaffelt sind, also zum Beispiel durchaus wöchentlich, also angenommen, Sie machen für jeden Donnerstag einen Besprechungstermin aus, dann können Sie ziemlich sicher sein, dass Dienstag und Mittwoch das Aufkommen der Micromanagement-Idee deutlich geringer werden wird. Und noch viel wichtiger, am Freitag, so knapp vor dem Wochenende, wird wahrscheinlich auch nur sehr selten Ihre Chefin oder Ihr Vorgesetzte zu Ihnen kommen und Details nochmals besprechen wollen. Das hilft am meisten. Und dann können Sie schön langsam diese Termine in weitere Abstände einplanen, bis es überhaupt nicht mehr notwendig ist. Natürlich gilt auch als weiterer Punkt, übernehmen Sie ganz einfach selbst Verantwortung. Da gehen Sie ein bisschen ins Risiko, gar keine Frage. Das kann allerdings und wird aller Voraussicht nach Ihrer Karriere sehr förderlich sein. Man wird merken, na hoppla, diejenige kann es ja. Vielleicht sind Sie dann schon die nächste Führungskraft, die ins Auge gefasst wird. Und zu guter Letzt natürlich, all diese Maßnahmen dienen dazu, das Wichtigste aufzubauen, nämlich Vertrauen bei Ihrer Führungskraft. Weil es ist ja ein Mangel an Vertrauen, der zu diesem Micromanagement geführt hat. Beim Stichwort Vertrauen sind wir natürlich sofort auch auf die Maßnahmen gestoßen, die der Micromanager selbst machen sollte, nämlich Vertrauen zu erlernen. Das ist auch nicht immer ganz einfach, sollte aber im Sinne von Vorschuss an Vertrauen an die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegeben werden. Nur wenn es dem Micromanager, vielleicht Ihnen, gelingt, dieses Vertrauen im Kopf und im Bauch aufzubauen, dann können Sie auch Verantwortung abgeben. Das ist ein wesentlicher Unterschied zwischen Aufgaben delegieren und Verantwortung abgeben. Hier ein kleines Beispiel. Wenn Sie einer Marketingmitarbeiterin eine Aufgabe übertragen, zum Beispiel einen neuen Prospekt zu erstellen, dann ist das ein erster Schritt. Sie hat aber noch keine Verantwortung übernommen. Verantwortung bekommt sie dann, wenn sie auch das Budget für diesen Prospekt bekommt und auch die freie Wahl der Druckerei. Und auch die freie Wahl des Fotografen, was auch sonst noch alles für diesen Prospekt dann vielleicht notwendig ist. Das ist gleichzeitig der nächste Schritt für einen Micromanager, aus der Falle des Micromanagements herauszukommen. Und der dritte und letzte Punkt für praktizierende Micromanager sozusagen, machen Sie Ihre Ziele klar. Das klingt wie ein No-Nah-Ereignis, aber sehr oft beobachte ich, dass Führungskräfte ihre Ziele darlegen, aber nicht verstanden werden. Das heißt, man hat sofort nach dem Gespräch zwei Informationszustände. Der Micromanager meint, er hat sein Ziel klar dargelegt. Die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter hat etwas anderes verstanden. Und sie arbeiten natürlich ganz heftig aneinander vorbei. Daraus lernt der gelernte Micromanager, ich muss mehr kontrollieren. In Wahrheit hätte er oder sie nur die Ziele besser klarlegen sollen. Damit sind wir am Ende dieses kleinen Podcasts. Ich hoffe, es war der eine oder andere Impuls auch für Sie persönlich dabei. Jeder tendiert ein ganz klein wenig natürlich nur Richtung Micromanagement, insbesondere unter Stress. Also beobachten Sie sich vielleicht, wie Sie in stressigen Situationen unter hoher Arbeitsbelastung, wo vielleicht auch von Ihren Vorgesetzten Druck ausgeübt wird, wie Sie dann zum Thema Micromanagement stehen, wie Sie dann zum Thema Kontrolle, wie Sie dann zum Thema Detailkontrolle stehen. Und daran sollten Sie sich dann messen und hier die eine oder andere Verbesserung durchführen. Wenn Sie noch mehr Details hören, sehen und lesen möchten. Es gibt natürlich wie immer auch ein Video, es gibt ein Magazin und ich würde mich freuen, wenn das eine oder andere für Sie ganz besonders interessant ist. Bleiben Sie mir gewogen und bis zum nächsten Mal.